Essenz des Dustin Vine. Dustin Vine, Essenz des Dustin Vine. Dustin Vine, Essenz des Dustin Vine. Mit meinem Jagdmesser dieses Singen der Gewalt. Dieses Hit den Kopf rein, bon. Deine Seele geht verloren. Meine Gefühle sind erfroren. Erst herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Und dann greif ich mir dein Leben weit entfernt von Garten hin. Hilft dir auch kein Gottes Sing. Und mit rostigen Sing werd ich deine Beine nehmen. Dann kannst du nicht wegrennen, denn mein Herz vom Hass gelenkt. Ich kann mich selber nicht erkennen. Bin mir so fremd. Im eigenen Ich trete vom Schatten in das Licht. Dann erkennst du mein Gesicht. Ich hab mich selber nicht im Griff. Und mein Hirn, es ist gefickt. Um dein Leben zu betteln. Es bringt dir leider nicht. Ich scheiß auf Likes und die Klicks. Facebook und den Mist, was es in meiner Welt nicht gibt. Du definierst dich damit, bis das Kartenhaus einbricht. Dich zu jagen, meine Pflicht. Steck so tief, so tief in dem Devil-Shit, der mich von Kopf bis Fuß durchdrängt. Ich setz dich aus in einem Waldgebiet, um dich zu jagen, wenn verzweifelt vor mir fließt. Ich bin verflucht, verflucht und verdammt. Ja, aus dem Wald kannst du nicht herausgelangen. Ich setz dich aus in einem Waldgebiet, um dich zu jagen, wenn verzweifelt vor mir fließt. Ich bin verflucht, verflucht und verdammt. Ja, aus dem Wald kannst du nicht herausgelangen. Ein sauberer Schnitt, dein Blut ist spritzt. Du windest dich vor diesem Schmerz. Deine Augen werden leer und langsam glasig. Denn ich verscharr dich bei lebendigem Leib in der Nähe einer Linde. Damit ich dich wiederfinde, hinterlass ich eine Spur. Mitternacht um 12 Uhr hol ich dich wieder vor und beginnt das Ritual. Dein Körper erbrennt in einem Pentagramm. Wie eine Kerze stehst du nun in Flammen. Es wird ein Überlebenskampf, doch mit keiner Chance, mit der du überleben kannst. Zu hoher Blutverlust macht mit deinem Leben Schluss. Und mit voller Wucht ramm ich mein Messer in die Brust. Dein Puls, er verschwindet. Und falls dich jemand findet, dann erst nach Jahren, wenn dein Körper verrottet. Der Wald ist abgeschottet, ein Naturschutzgebiet, wo es keine Menschen gibt. Setz dich aus in einem Waldgebiet, um dich zu jagen, wenn verzweifelt vor mir fließt. Ich bin verflucht, verflucht und verdammt. Ja, aus dem Wald kannst du nicht herausgelangen. Ich setz dich aus in einem Waldgebiet, um dich zu jagen, wenn verzweifelt vor mir fließt. Ich bin verflucht, verflucht und verdammt. Ja, aus dem Wald kannst du nicht herausgelangen. Ich setz dich aus in einem Waldgebiet, um dich zu jagen, wenn verzweifelt vor mir fließt. Ich bin verflucht, verflucht und verdammt. Ja, aus dem Wald kannst du nicht herausgelangen. Ich setz dich aus in einem Waldgebiet, um dich zu jagen, wenn verzweifelt vor mir fließt. Ich bin verflucht, verflucht und verdammt. Ja, aus dem Wald kannst du nicht herausgelangen.